Nun merke dir jetzt. Oben liegen die Körper, noch warm. Hörst du? Noch warm. So fand man sie. Wenn sie beide, oder auch Nikolai nur allein, gemordet und dabei den Kasten aufgebrochen und geraubt hätten oder auch nur irgendwie an dem Raube beteiligt gewesen wären, so erlaube mir nur die eine Frage dir vorzulegen. Ist solch ausgelassene Stimmung, solch eine Gemütsverfassung, das heißt Kreischen, Lachen, kindisches Balgen im Torweg, mit Beilen, Blut, verbrecherischer Schlauheit, Vorsicht, Raub vereinbar? Sie haben soeben noch, zeitlich vor 5 oder 10 Minuten, gemordet. Denn es muss übereinstimmen, die Körper waren ja noch warm. Und plötzlich lassen Sie die Leichen liegen und die Wohnung offen, wobei Sie wissen, dass soeben Menschen dorthin gegangen sind, kümmern sich nicht um die Beute und wälzen sich wie kleine Kinder auf dem Wege, lachen und lenken die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich? Und dies alles bezeugen übereinstimmend 10 Zeugen? Natürlich ist das sonderbar. Selbstverständlich ist das unmöglich, aber... Nein, Bruder, hier gibt es kein Aber, sondern, hör zu, wenn die Ohrringe, die sich noch am selben Tag und zur selben Stunde in Nikolais Händen befinden, wirklich einen ihn belastenden, wichtigen Beweis ausmachen, der jedoch durch seine Aussage einfach in Frage gestellt wird, also doch nur ein strittiger Beweis ist, dann muss man doch auch die entlastenden Tatsachen in Erwägung ziehen, zumal wenn diese unbestreitbar sind. Aber glaubst du, angesichts des Charakters unserer Rechtsprechung, dass sie Tatsachen, welche sich lediglich auf die psychologische Unmöglichkeit, also nur auf Seelenkenntnis stützen, als gleichwertige, wirklich unanfechtbare Gegenbeweise gelten lassen werden? Dass sie überhaupt fähig wären, solche Fakten gegenüber den belastenden, sachlichen Momenten, gleich viel welcher Art, als deren Widerlegung anzuerkennen? Nein, das werden sie nie und nimmer tun, um keinen Preis. Denn siehst du wohl, die Ohrringe befanden sich in seiner Hand und der Mensch wollte sich erhängen. Was nicht geschehen wäre, so sagen sie, wenn er sich nicht schuldig gefühlt hätte. Das ist doch das Problem. Und deshalb nur ereifere ich mich. Versteh mich doch. Das sehe ich, dass du dich ereiferst. Aber warte, ich vergaß zu fragen. Woher weiß man denn, dass dieses Kästchen oder Etui mit den Ohrringen gerade aus der Truhe der Alten stammt? Das ist nachgewiesen, antwortete Rasumichin mit gerunzelten Augenbrauen und anscheinend widerwillig. Koch hat das Ding erkannt und den Besitzer genannt. Und dieser hat nachweisen können, dass die Ohrringe ihm gehören. Das ist schlimm. Aber jetzt noch eins. Hat jemand Nikolai in der unteren Wohnung gesehen, als Koch und Bestjakow allein hinaufgingen? Und kann man damit nicht etwas beweisen?